hier den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Sender. Kommt ihr dann auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Und hier in der zweiten Stunde geht es natürlich weiter mit den Konzerttipps. Das läuft die kommenden Wochen in den Hamburger Clubs an Live-Konzerten. Den ersten Tipp hörten wir gerade eben schon, und zwar Godspeed You Black Emperor. Die Post-Rock-Heroen aus Kanada spielen am Dienstag, den 7. April, in der Markthalle. Die Band war das allererste Mal in Hamburg zu Gast, vor ziemlich genau 13 Jahren, auch in der Markthalle, damals ein grandioses Konzert. Wer sie damals verpasst haben sollte, den kann ich nur empfehlen. Diese Band ist live schon ein ziemlich starker Hammer, auch wenn die neue Platte vielleicht ein bisschen rau und zäh und fast schon doomlastig ist bei einigen Songs. Die Band sollte man sich anschauen. Wie gesagt, Godspeed am Dienstag in der Markthalle. Am gleichen Tag, am Dienstag, den 7.4. spielen Skinny Liste an der großen Fahrt 36. Die haben gerade eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel Down on Deptford Broadway. Hier kommen sie mit Kathy. Drama surrounds her wherever she goes. Says, I don't know, I'm gonna explode. Bye. Skinny Lister bieten hier waschechten Pub-Rock. Cathy hörten wir gerade. Die Band spielt am Dienstag, den 7. April in der Großen Freiheit 36. Da wird es bestimmt auch dann ziemlich Pogo-mäßig vor der Bühne zur Sache gehen. Am Mittwoch, den 8. April, sind Dry the River zu Gast im Molotow. Die Band kommt aus allen Herren Länder, wohnt aber in London und hat letztes Jahr eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Alarms in the Heart. Davon hören wir hier den Song Roman Candle. There were eyes on us, parents advising us, so we pretended not to hear. Take your time on us, ripen the vine of us. All but you whisper in my ear. In the sea of love there ain't no time. In the clutching fist time will survive. It doesn't mean I'm uncertain, just afraid. You like the sound of love, of drinking the dragon's blood. Oh, but you might not like the taste. In the sea of love crushing fist of time will survive. Ja, ganz viel Herzschmerzmusik hier mit Dry the River. Die Band spielt im Molotow zwar Mittwoch, den 8.4. Am Donnerstag, den 9. April, spielen Scissor im Übel und Gefährlich. Nicht meine Baustelle musikalisch, aber das Vorprogramm sehr zu empfehlen. Also wer dort hingeht, bitte rechtzeitig kommen, denn dort ist live auf der Bühne zu Gast Wim Blanc, White Wine. Das ist das Projekt von Joe Hagey, den man kennt von den 31 Knots und diversen anderen musikalischen Projekten. Ich habe ihn vor kurzem mal gesehen in Astra, nicht in Astra, aber in der Hasenschaukel beim Reeperbahn-Festival. Das war ziemlich spannend, auch wenn der Sound nicht so wirklich klasse war, wenn ich mich richtig entsinne. Aber sympathischer Typ mit guter Musik. Hier kommt er mit Okay, We Get It. Das war Joe Hagey alias Vin Blanc, White Wine. Okay, we get it. Und ihr könnt diesen sympathischen Herren live erleben im Vorprogramm von Cesar am, wann war das noch hier? Am Donnerstag, den 9. April im Übel und Gefährlich. Plumes hießen, ja, früher mal Plumes, inzwischen heißen die Plumes Ensemble, bestehen aus zwei Menschen aus Kanada, einmal die Gitarristin und Sängerin Veronica Charnley und dann noch dabei an Keyboards, Trompete und Bass, das ist Jeff Holbrook. Die beiden sind gerade am Touren, waren vor kurzem, glaube ich, schon mal in der Astra-Stube zu Gast, letzte Woche. Jetzt spielen sie am Donnerstag im FS 115, das ist in Wilhelmsburg in der Fährstraße 115, also FS für Fährstraße 115. Für die Hausnummer dann auch. Und ja, hier kommen das Plumes Ensemble mit einem Song von ihrer Future Love EP. Der Song heißt Blossom Fall. I bow my head, waiting for higher blossoms to fall. Blossom Fall. Das war Musik aus Kanada mit dem Plumes Ensemble. Ihr könnt das Ganze live sehen, wenn ihr möchtet, in Wilhelmsburg am Donnerstag, den 9. April im FS 115. Ein kleiner Club, ein kleiner Laden in der Fährstraße 115. Wahrscheinlich sehr intimer und gemütlicher Atmosphäre. Am Freitag ist Scott Matthew zu Gast im Mojo Club. Der Singer-Songwriter der ruhigeren Art hat auch gerade eine neue Platte veröffentlicht. This Here Defeat heißt sie. Davon hören wir den Titelsong. Gone to tell the world of all Matthew hörten wir mit This Here Defeat, der Song zum gleichnamigen Album. Er spielt live im Mojo Club und zwar am Freitag, den 10. April. Ebenfalls am Freitag sind July Talk zu Gast im Molotow. Die Band kommt aus Kanada, wird dort schon gehandelt mit ihrem Album, ja, einfach nur July Talk betitelt. Letztes Jahr auch erschienen mit Album of the Year und Juno Award nominiert und so weiter und so fort. Also ganz viele Lobeshymnen. Ob das musikalisch dann auch mal hinkommt, ist die andere Frage. Hier kommt July Talk mit The Garden. I went walking in the garden. I was tripping on snakes. And I ain't asking for your love, and I'm just asking what your love is gonna take. Ignorance is bliss when you're young enough to kiss her. Love you gonna make. Keep your head above the water and breathe before the ice of the lake. I ain't gonna let him twist my wrist. I ain't gonna let him kiss these lips, no. Thank you. Ja, das war also July Talk, Musik aus Kanada, dort sehr angesagt und ja, nicht wirklich meine Tasse Tee, aber vielleicht ja eure. Wenn ihr sie live sehen wollt, habt ihr die Chance am Freitag, den 10. April, da spielen July Talk im Molotov The Garden, der Song gerade eben von ihrem gleichnamigen Album, also July Talk betitelt, erschien im Herbst letzten Jahres. Wir kommen zu Samstag, den 11. April. Jesper Munk spielt im Knust. Der Mensch kommt aus München, hat gerade eben eine Platte rausgebracht namens Claim. Und davon hören wir hier den Morning Coffee. No use for me to getting up again. And then I dream your lips onto my skin. I've seen many of your futures and plenty of your past. And I walk miles to get through you, but you're just a bit too fast. It's a morning. Without you, without you, it's a morning, yeah. Without you, and I can't help being greeted for. Greeted for more than just an idea of the truth. So take down all your vanity and get lost with me. But don't you focus on reasons to leave. Called by you. just another moment without you. Morning Coffee, das war ein Songbeispiel von Jesper Munk von seinem neuesten Album Claim. Was ich ganz spannend finde, er klingt überhaupt nicht nach deutscher Musik, sondern irgendwie schon ziemlich international gemacht, das Ganze. Und ihr könnt ihn live erleben, Jesper Munk spielt am Samstag, den 11.04. im Knust. Am gleichen Tag im Grünen Jäger gibt es ein Heimspiel für Helikon. Die Band aus Hamburg hatte erst, glaube ich, im letzten Jahr eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Stumme Detektive. Davon hören wir Im Dunklen Glühen. Im dunklen Glühen, das möchten hier gerne Helikon, die Band um Anne Otto aus Hamburg, spielt live am Samstag, den 11. April im Grünen Jäger. Dann gibt es ein Release-Konzert, ebenfalls am Freitag und zwar, am Samstag, habe ich eben Freitag gesagt, also Helikon spielt am Samstag, den 11.04. Und Release-Konzert im Molotow von The Last Things, von ihrem Debütalbum Shake Them Blues, gerade eben frisch erschien hier der Titelsong. We'll be right back. fed up. Ooh, what's dragging you down? You better shake it up. Or what you can't get around. Ooh, you better shake it loose. Cause what else can you do? Won't stop for anyone. And now it's calling out for you. Cause when the night time's coming around, you feel like you're gonna drown. You feel you ain't got a clue, and you can't figure out the deeper meanings for you. You better shake them blues. There ain't no bailing out, so don't you think that you're smart. No, no, no. Ooh, there ain't no bailing out with no credit card. Won't stop for anyone. Oh, if you're rich or you're poor, though you better be prepared. Oh, what it's knocking at your door. Cause when the night time's coming round, you feel like you're gonna drown. You feel you ain't got a clue, and you can't figure out the deeper meaning for you. You better shake your blues. Shake Them Blues, das waren The Last Things. Die Band kommt aus Hamburg, fünf Herren, die vorher auch in teilweise anderen Bands gespielt haben, die ja eigentlich ganz ähnliche Musik gemacht haben. Also so ein bisschen Rock'n'Roll, so ein bisschen John Spencer, so ein bisschen Oldschool-Sound dabei. Das ist ziemlich nett gemacht. Und ja, Shake Them Blues, diese Platte, gerade im Erschienen- und Release-Konzert ist am Samstag, den 11.04. im Molotow. Und wir nochmal rein in diese ziemlich gut gemachte Platte mit dem Song Fake Alibis. Come on and just get off your knees. This time I will, but the second time I won't say please. Detach yourself from the pity line. Drop your excuses, they don't work this time, alright. Come on, sister, don't drown in despair. Like Paisley sings, you're spending way too much time on repair. So come on and just make up your mind. Sometimes you can't help but leave some broken stuff behind. There's a million ways to shake your blues. Come on, let's hear it for the times that are to come. Forget the past, forget the fake alibis we've had. Come on, come on, let's start anew. Come on, let's hear it for the bad times. At least you know you made it through. Why won't you put a record on? My life was saved a million times by a Tim Rogers song. So come on and straighten up your spine. Take a deep breath and make it outside. Cause there's a million ways to shake your blues. I come the bars we've had. Come on, come on, let's start anew. Come on, let's hear it for the bad times. At least you know you made it through. Drop your fake alibis, I'll drop your fake alibis. I'll drop your fake alibis, I'll drop your fake alibis. Come on, let's hear it for the times that are to come. Forget the past, forget the fake alibis we've had. Come on, come on, let's start anew. Come on, let's hear it for the bad times. At least you know you made it through. Come on, let's hear it for the times that are to come. Forget the past, forget the fake alibis we've had. Come on, come on, let's start anew. Come on, let's hear it for the bad times. At least you know you made it through. Fast ein Popsong hier für The Last Things, Fake Alibis, der Song vom Album Shake Them Blues von The Last Things. Und ja, Release-Konzert zu ihrem Erstlingswerk findet statt im Molotow am Samstag, den 11. April. Noch zwei Tipps habe ich für euch. Einen für Sonntag, den 12.04. Da gibt es im Stellwerk Jazzmusik aus der Schweiz, aus Bern mit dem Akku-Quintett. Die machen ziemlich spannende Musik auf ihrem Album Molecules. Vier Songs sind drauf, teilweise extrem lang. Ich habe den kürzesten rausgesucht, aber alle vier sind wirklich extrem hörenswert. Hier kommt das Akku-Quintett mit Freeze. Thank you. Das war das Akku Quintett mit Freeze. Die Band kommt aus Bern, aus der Schweiz und ja, macht eine Mischung aus Jazz natürlich ganz, ganz viel, aber auch so ein bisschen Post-Rock-Ansätze dabei. Das erinnert manchmal ein wenig an das Chicago Underground Trio, auch so eine ja, Band, die damals aus Post-Rock Chicago kam, aber halt ganz viel Jazz-Anleihen hatte und ja, Akku Quintett knüpfen dort auf jeden Fall nahtlos an. Molecules heißt ein Album von denen. Kommt jetzt gerade eben raus und die Band spielt im Stellwerk. Das ist ja so ein Jazzladen am Sonntag, den 12.04. Ihr hört den Sunday Service. Was fehlt? Natürlich unser Konzerttipp der Woche. Am Montag, den 13.04. spielen The Districts im Übel und Gefährlich. Hier kommen sie mit Fourth and Rolling. The Districts hörten wir mit ihrem Song Forth and Herobling von ihrem Debütalbum A Flourish and a Spoil, gerade eben erschienen und ziemlich beachtlich, weil das schon ziemlich stark an die Anfangstage von The Strokes erinnert. Ihr Indie-Rock trifft auf 60-Sound und Blues-Rock und wird mit einem sehr lakonischen Gesang vorgetragen. So viel Erfolg wie The Strokes werden The Districts damit wahrscheinlich nicht haben, aber die vier blutjungen Boys aus dem Kaff in Pennsylvania haben ihre Karriere ja auch noch vor sich. Auf ihrer Homepage schreiben sie: "We write honest music and are passionate about doing so." Und während ihre Songs mit derselben Spielfreude auf die Bühne gebracht werden wie auf dem Album, steht einem grandiosen Konzert eigentlich nichts im Wege. The District spielen am Montag, den 13. April im Übel und Gefährlich. Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Ein weiterer Song kommt hier mit Peaches. I don't wanna sing about the peaches in the Vatican.